Dann stößt euch eine Treppe sogleich entgegen, die euch ins erste Geschoss führt, wo ich euch mit offenen Armen empfangen werde. Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wiedersehen sollte. Um 10 Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich fand die Türe, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig fing ich an zu klopfen, um meine Ankunft zu melden. Aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen sei. Ich ging zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Verlangen wieder nach der Türe. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bettstroh verbrannten und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, 2 nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Totengräber, die mich fragten, was ich suchte. Ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam nicht unbewegt von diesem seltsamen Anblick nach Hause. Ich trank sogleich 3 bis 4 Gläser Wein, ein Mittel gegen die pestilenzialischen Einflüsse, das man in Deutschland sehr bewährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, am anderen Tage meine Reise nach Lothringen an. Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückkunft gegeben, irgendetwas von dieser Frau zu erfahren, waren vergeblich. Ich ging sogar nach dem Laden der 2 Engel, allein die Mietleute wussten nicht, wer vor ihnen darin gesessen hatte. Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, dass ohne den unangenehmen Ausgang es eins der reizendsten gewesen wäre, deren ich mich erinnere, und dass ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibchen habe denken können. Ende von Bassompierres Geschichte von der schönen Krämerin. William Dampier oder der König des Meeres im 17. Jahrhundert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. William Dampier von Jules Verne. Geboren zu East Tocker im Jahre 1652, sah sich Dampier durch den vorzeitigen Tod seiner Eltern schon in der Kindheit auf sich selbst angewiesen. Ohne große Vorliebe für geistige Anstrengung zog er es vor, durch die Wälder zu streifen und sich mit seinen Kameraden herumzuschlagen, als ruhig auf der Schulbank zu sitzen. Im zartem Alter kam er als Schiffsjunge auf ein Handelsschiff, machte auf demselben eine Reise nach Neufundland und eine Fahrt nach Ostindien mit und trat dann in die Kriegsmarine ein. Bei einem Gefecht verwundet, kehrte er zu seiner Wiederherstellung nach Greenwich zurück. Ohne sich viel um das früher eingegangene Engagement zu kümmern, reiste er, nachdem er das Militärhospital verlassen, als Verwalter einer Plantage nach Jamaika ab. Hier merkte er aber zu bald, dass er zu einem solchen Geschäfte nicht tauge. Nach Verlauf von 6 Monaten verließ er seine Neger und schiffte sich nach der Campeche Bay ein, wo er 3 Monate lang mit der Einbringung von Farbholz beschäftigt war. Später findet man ihn wieder in London. Die Gesetze aber und die bestellten Wächter derselben belästigten ihn zu sehr. Er geht nach Jamaika zurück, wo er sehr bald mit dem berüchtigten Buccaneers und Filibustieren in Berührung kam, welche den Spaniern damals so unendlichen Schaden zufügten. Diese, eigentlich auf der Schildkröteninsel an der Küste von Santo Domingo ansässigen Abenteurer, von englischer und französischer Abstammung, hatten Spanien unauslöschlich Hass geschworen. Ihre Plünderungszüge beschränkten sich nicht allein auf den Golf von Mexiko. Sie überschritten ebenso die Landenge von Panama und verwüsteten die Küsten des Pazifischen Ozeanes von der Magellanstraße bis hinauf nach Kalifornien. Furcht und Schrecken übertrieben noch die Taten der Filibustier, welche übrigens wirklich ans Wunderbare grenzten. In die Reihen dieser Abenteurer, welche damals von Harris, Sawkins und Chase angeführt wurden, trat Dampier also ein. Im Jahre 1680 sehen wir ihn in Darien. Hier plündert er Santa Maria, versucht vergeblich Panama zu überrumpeln und fängt mit seinen Spießgesellen, die sich nur Elender den Indianer gestohlenen Boote bedienen können, 8 wohlbewaffnete Schiffe ab, welche unfern der Stadt vor Anker lagen. Bei diesem Kampf aber waren die Verluste der Filibustier so beträchtlich und die Beute so mager, dass sie auseinandergingen. Die einen kehren nach dem Golf von Mexiko zurück, die anderen lassen sich auf der Insel Juan Fernandez nieder, von wo aus sie bald einen Angriff auf die Stadt Arica ausführen. Hierbei erging es ihnen aber so übel, dass es zu einer neuen Trennung kam und Dampier sich nach Virginia begeben musste, wo sein Kapitän neue Helfershelfer zu gewinnen hoffte. Hier rüstete Captain Cook ein Schiff aus, zu dem Zwecke, durch die Magellanstraße in den Pazifischen Ozean einzudringen. Dampier beteiligte sich bei dieser Fahrt. Man segelte zunächst längs der Küste Afrikas nach den Inseln des grünen Vorgebirges, Sierra Leone und den Scarborough-Strom, denn das ist der gewöhnliche Weg, den die nach Südamerika bestimmten Schiffe einhielten. Unter dem 36. Grade südlicher Breite beobachtete Dampier, der in seinem Journal alle merkwürdigen Vorkommnisse sorgfältig einträgt, dass das Meer eine weiße, ganz blasse Farbe angenommen habe, ohne dass er sich über die Ursache dieser Erscheinung klar wird. Mit Hilfe des Mikroskops hätte er sich leicht genug darüber Rechenschaft geben können. Ohne Unfall segelte man an den Sebaldineninseln vorbei, dringt in den Lemaire-Sund ein, dubliert am 6. Februar 1684 das Kap Horn und erreicht nach Überstehung eines schweren Sturmes, wie sie gewöhnlich die in den Pazifischen Ozean einfahrenden Schiffe überfallen, die Insel Juan Fernandez, wo man frischen Proviant einzunehmen gedachte. Da kam Dampier der Gedanke, ob er hier wohl einen von Captain Sharp im Jahr 1680 zurückgelassenen Indianer aus Nicaragua wiederfinden werde. Dieser Indianer befand sich seit mehr als 3 Jahren allein auf der Insel. Er irrte eben im Walde auf der Ziegenjagd umher, als der englische Kapitän seine Leute an Bord rief, und man war darauf unter Segel gegangen, ohne seine Abwesenheit zu bemerken. Jener besaß nur eine Flinte und ein Messer, nebst einem kleinen Pulverhorn und etwas Blei. Nachdem er Pulver und Blei verbraucht, gelang es ihm, mittels des Messers den Lauf des Gewehres in kleine Stücke zu trennen, woraus er Harpunen, eine Lanze, Angelhaken und ein langes Messer herstellte. Mit diesen Hilfswerkzeugen verschaffte er sich alles, was die Insel liefern konnte, nämlich Ziegen und Fische. Eine halbe Meile vom Meere entfernt hat er sich eine kleine, mit Ziegenfellen bedeckte Hütte errichtet. Von Kleidungsstücken besaß er nicht das geringste mehr, ein einfaches Fell umgürtete seinen Lenden. Wenn wir hier etwas länger bei diesem unfreiwilligen Einsiedler verweilten, so geschah es, weil er Daniel Defoe als Vorbild für seinen Robinson Crusoe diente, eine Erzählung, welche ja wohl alle Kinderherzen erfreut und gerührt hat. Wir wollen aber nicht haarklein alle Züge mitteilen, an denen Dampier teilnahm. Es genügt ja zu bemerken, dass er bei ruhiger Fahrt die Galapagos-Inseln besuchte. Da er die meisten seiner Unternehmungen scheitern sah, begab sich Captain Sven, auf dessen Schiff Dampier im Jahr 1686 diente, nach Ostindien, wo die Spanier weniger auf ihrer Hut waren und er bessere Aussichten zu haben glaubte. Unsere Abenteurer langten also in Guam an, besaßen aber nur 3 Tage Lebensmittel. Die Matrosen waren im Falle einer noch längeren Dauer der Fahrt übereingekommen, nach und nach alle aufzuzehren, die sich für diese Fahrt erklärt hatten, und mit dem Kapitän anzufangen, von dem der Vorschlag dazu ausgegangen war. Dampier sollte gleich nach diesem an die Reihe kommen. So erklärt es sich, sagt er scherzend, dass Sven, nachdem sie bei Guam vor Anker lagen, ihn umarmend mit den Worten anredete: »Ah, Dampier, Sie hätten auch eine schlechte Mahlzeit abgegeben.« »Er hatte damit wohl recht«, fügte er hinzu, »denn ich war dürr und fleischarm, er aber dick und fett.« Mindamar, Manila, einzelne Küstenstrecken von China, die Molukken, Neuholland und die Nikobareninseln, das waren die Punkte, welche Dampier bei dieser Fahrt besuchte und plünderte. Im letzten Archipel trennte er sich von seinen Gefährten und kam halbtot am Gestade von Sumatra an. Bei dieser Fahrt entdeckte Dampier mehrere bisher unbekannte Inseln und vorzüglich die Bashi-Gruppe. Kaum wiederhergestellt, durchstreifte er als geborener Abenteurer das südliche Asien. Malakka, Tonkin, Madras und Benkulen, wo er als Artillerist in englische Dienste trat. 5 Monate später desertierte er und kehrte nach London zurück. Der Bericht seiner Abenteuer und seiner Kreuz- und Querzüge erwarb ihm in der höchsten Gesellschaft gewisse Sympathien, und er wurde dem Lord der Admiralität, dem Grafen von Oxford, vorgestellt. Sehr bald übertrug man ihm das Kommando über ein Schiff, den Roebuck, um auf eine Entdeckungsreise in den ihm schon bekannten Meere auszuziehen. Am 14. Januar 1699 verließ er England und beabsichtigte, durch die Magellanstraße oder um das Feuerland herumzugehen, um nach denjenigen Gegenden des Pazifischen Ozeans zu segeln, welche noch am seltensten besucht worden waren. Nach Passierung des Äquators am 10. März steuerte er nach Brasilien, wo er neuen Proviant einnahm. Jetzt gelang es ihm aber auf keine Weise, sich längs der Küste Patagoniens zu halten, sondern er wurde durch anhaltendes stürmisches Wetter bis 16 Meilen südlich vom Kap der Guten Hoffnung verschlagen, von wo aus er einen Kurs nach Südosten in der Richtung nach Neuholland einschlug. Diese lange Überfahrt ging ohne Zwischenfall vonstatten. Am 1. August bekam Dampier Land in Sicht und suchte sofort einen Hafen, um da selbst vor Anker zu gehen. 5 Tage später lief er in der Seehunds Bay an der Westküste Australiens ans Ufer, fand aber nur ein höchst unfruchtbares Land ohne Wasser und Pflanzenwuchs. Bis zum 31. August folgte er der Küste, ohne zu finden, was er suchte. Bei Gelegenheit einer Landung bestand er ein leichtes Scharmützel mit einigen Eingeborenen, welche in dem Land nur sehr dünn gesät schienen. Ihr Häuptling war ein junger Mann von mittlerer Größe, doch von lebhaftem, gewandtem Wesen. Um seine Augen zog sich ein einzelner weißer Streifen, und ein gleichfarbiger Strich reichte von der Stirn bis zur Nasenspitze herab. Ebenso erschienen Brust und Arme zebraartig gestreift. Seine Begleiter hatten schwarze Haut, ein wildes Aussehen, krause Haare und eine hohe, wohlproportionierte Gestalt. Während 5 langer Wochen, in denen er sich stets dicht bei dem Lande aufhielt, fand Dampier weder Wasser noch Lebensmittel. Dennoch wollte er den Versuch nicht aufgeben und segelte wieder längs der Küste nach Norden hinauf. Zuletzt zwangen ihn doch die häufigen Untiefen und der beginnende Nordwestmonsun, seine Absichten fallen zu lassen, nachdem er mehr als 300 Meilen von dem australischen Festlande entdeckt hatte. Nun begab er sich nach Timor, wo er auszuruhen und seine von der langen Fahrt erschöpfte Mannschaft sich erholen zu lassen gedachte. Hier kannte er aber die Meerverhältnisse zu wenig, und auch seine Karten erwiesen sich als viel zu mangelhaft. Er musste sich also darauf einlassen, vorsichtig sein Fahrwasser zu untersuchen, als ob die Holländer sich hier nicht schon vor langer Zeit ansässig gemacht hätten. So entdeckte er zum Beispiel zwischen Timor und Anamaba einen Sund an der Stelle, wo seine Karten nur eine Bay verzeichnet enthielten. Das Eintreffen der Piers in einem Hafen, den sie klein kannten, verwunderte und beunruhigte die Holländer sehr ernsthaft. Sie glaubten, die Engländer hätten dazu nur durch Entwendung von Karten aus einem Schiffe ihrer Nation gelangen können. Zuletzt erholten sie sich doch von ihrem Schrecken und empfingen sie mit aller Freundlichkeit. Obwohl sich die Vorläufer des Monsun schon sehr fühlbar machten, stach Dampier dennoch wieder in See und steuerte nach der nördlichen Küste von Neuguinea, die am 4. Februar 1700 nahe dem Kap Maho der Holländer erreichte. Unter den Dingen, die seine Verwunderung erregten, erwähnte Dampier einer ungeheuren Menge Tauben, vieler Fledermäuse von außergewöhnlicher Größe und der Petunschellen, desselben eine Art Kammmuschel, deren leere Schale nicht weniger als 258 Pfund wog. Am 7. Februar näherte er sich der König Wilhelms Insel und wendete sich nun nach Osten, wo er sehr bald Schutens Kap der Guten Hoffnung und die Insel, welche den Namen dieses Seemannes erhalten hat, in Sicht bekam. Am 24. war die Mannschaft Zeuge eines merkwürdigen Schauspiels. 2 Fische, welche das Schiff schon 5 bis 6 Tage begleiteten, nahmen eine große Seeschlange wahr und gingen sofort daran, diese zu verfolgen. Sie war etwa von der Gestalt und Größe einer Seemakrele, doch gelblich-grün von Farbe. Die mit großer Schnelligkeit entfliehende Schlange hielt den Kopf immer über dem Wasser, während einer der Fische sich bemühte, sie am Schwanz zu fassen. Sobald sie sich umdrehte, blieb der erste Fisch zurück und der andere trat als Jäger an seine Stelle. So hielten sie jene, die sich fliehend immer zu verteidigen suchte, lange Zeit in Atem, bis wir das Tier aus dem Gesicht verloren. Am 25. gab Dampier einer bergigen, gegen 10 Meilen langen und ungefähr im Nordosten der Admiralitätsinseln gelegenen Insel den Namen St. Matthias. 7 bis 8 Meilen weiterhin entdeckte er noch eine andere, welche den Namen der Insel der Stürme erhielt, wegen eines heftigen Wirbelwindes, der jede Landung an derselben vereitelte. Dampier glaubte, nahe der Küste Neuguineas zu sein, während er an der von Neuirland hinsegelte. Hier gedachte er zwar ans Land zu gehen, sah sich aber von vielen Pirogen mit über 200 Eingeborenen umringt, während auch am Strande eine große Menge derselben versammelt war. Da er es für unklug hielt, ein Boot ans Land zu senden, ließ Dampier das Schiff wenden. Kaum war dieser Befehl gegeben, als dasselbe mit einem Hagel von Steinen überschüttet wurde, welche die Eingeborenen mit einer Maschine schleuderten, deren Form er nicht zu erkennen vermochte. Infolge dieses Vorkommnisses gab er dem Orte den Namen der Bay der Schleuderer. Ein einziger Kanonenschuss aber setzte die Eingeborenen in heillosen Schrecken und machte allen Feindseligkeiten ein Ende. In einiger Entfernung von hier und nahe dem Gestade Neuirlands entdeckten die Engländer die Inseln Dennis und St. John. Dampier segelte als erster durch die Meerenge, welche Neuirland und Neubritannien trennt, und sah dann die Inseln Vulkan, der Krone, G-Rock, Longridge und die glühende Insel. Nach diesem durch so wichtige Entdeckung bezeichneten Kreuzzuge kehrte Dampier nach Westen um, segelte nach der Insel Missouri und erreichte endlich Keram, eine Insel der Molukken, wo er sich ziemlich lange aufhielt. Dann begab er sich nach Borneo, fuhr durch die Meerenge von Makassar und landete in Batavia auf der Insel Java am 23. Juli. Hier blieb er bis zum 27. Oktober und schlug dann den Weg nach Europa ein. Als er am 23. Februar 1701 bei der Insel Ascension anlangte, hatte sein Schiff ein so großes Leck bekommen, dass man dieses nicht zu schließen vermochte. Man musste das Fahrzeug auf den Strand setzen und Mannschaft und Ladung ans Land bringen. Glücklicherweise fehlte es nicht an Wasser, auch gab es viel Schildkröten, Ziegen und Flusskrebse. Man durfte also wenigstens darüber ruhig sein, hier nicht Hungers zu sterben, bis ein Schiff an der Insel anlegen und die Schiffbrüchigen in die Heimat zurückführen würde. Dieser Augenblick ließ nicht lange auf sich warten, denn am 2. April nahm sie ein englisches Fahrzeug an Bord und brachte alle nach England zurück. Bei Gelegenheit der Fahrten Wood Rogers werden wir noch weitere Gelegenheit haben, von Dampier zu sprechen. Ende von William Dampier oder der König des Meeres im 17. Jahrhundert. Aus Entdeckung der Erde von Jules Verne. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Guy de Maupassant, ein Feigling. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Ein Feigling von Guy de Maupassant. Er hieß allgemein in der Gesellschaft der schöne Signol. Sein Name war Vicomte Gontran Joseph de Signol. Ohne Eltern und im Besitz eines genügenden Vermögens spielte er eine Rolle, wie man sozusagen pflegt. Er hatte gute Manieren, ein angenehmes Äußeres und wusste sich leicht auszudrücken, so dass man glaubte, er wäre ein gescheiter Kerl. Er besaß eine gewisse natürliche Grazie und den Schein von Vornehmheit. Stolz, einen schönen Schnurrbart und ein schmachtendes Auge, Dinge, die den Weibern gefallen. In den Salons war er gern gesehen, ein gesuchter Tänzer, und den Männern flößte er jene Scheu ein, die man Leuten gegenüber empfindet mit einem besonders energischen Aussehen. Ein paar Liebschaften wurden ihm nachgesagt, die ihm einen gewissen Junggesellenruf einbrachten. Er lebte fröhlich, ruhig dahin im völligen Gleichgewicht. Man wusste, dass er ein guter Fechter war und noch besser Pistole schoss. »Wenn ich einmal ein Duell kriegen sollte«, pflegte er zu sagen, »würde ich Schusswaffen wählen, denn ich bin meines Schusses sicher.« Eines Abends hatte er zwei junge Frauen seiner Bekanntschaft, die übrigens in Gesellschaft ihrer Männer waren, ins Theater begleitet und bot ihnen nachher ein Eis bei Tortoni an. Sie waren schon einige Minuten da, da sahen sie einen Herrn an einem der Nebentische, der unausgesetzt die eine seiner Nachbarinnen anstarrte. Sie schien das zu stören, sie wurde unruhig und senkte den Kopf. Endlich sagte sie zu ihrem Mann, »Sieh doch einmal, wie der mich anguckt, ich kenne ihn nicht, kennst du ihn?« Der Mann, der nichts davon bemerkt, blickte hin und erklärte, »Ich kenne ihn nicht.« Da sagte die junge Frau halb lachend, halb ärgerlich, »Das ist furchtbar gênant, der Mensch verdirbt mir mein Eis.« Ihr Mann zuckte mit den Achseln. »Ach, tu nicht desgleichen. Wenn man sich über jeden Flegel aufhalten wollte, hätte man viel zu tun.« Aber der Vicomte war plötzlich aufgestanden. Er durfte es nicht dulden, dass der Fremde einen Aufenthalt verleidete, zu dem er geladen. Er fühlte sich gekränkt, denn seinetwegen und auf seine Veranlassung waren seine Freunde hierher gekommen. Es war also seine Sache. Er ging auf den Herrn zu und sagte, »Sie starren diese Dame in einer Art an, die ich nicht dulden kann. Darf ich Sie bitten, dies bleiben zu lassen?« Der andere antwortete, »Lassen Sie mich gefälligst in Frieden.« Der Vicomte erklärte, indem er die Zähne aufeinander presste, »Nehmen Sie sich in Acht, sonst sollen Sie mal sehen, was passiert.« Der Herr erwiderte nur ein Wort, ein Schimpfwort, das von einem Ende bis zum anderen durch das Café klang, so daß wie in einer automatischen Bewegung alle Köpfe zusammenfuhren. Wer dem Sprecher den Rücken gedreht hatte, wandte sich herum. Alle anderen blickten auf, drei Kellner drehten sich auf dem Absatz herum wie Kreisel, die beiden Buffetdamen schnellten in die Höhe und lehnten sich weit vor, als ob sie zwei Automaten wären, die auf einen Druck gehorchten. Allgemeines Stillschweigen trat ein. Dann schallte plötzlich ein kurzer Ton durch das Café. Der Vicomte hatte seinem Gegner eine Ohrfeige gegeben. Alles erhob sich, um sich dazwischen zu werfen. Karten wurden ausgetauscht. Als der Vicomte heimgefahren war, durchmaß er ein paar Minuten sein Zimmer, denn er war zu erregt, um nachzudenken. Ein einziger Gedanke nur blieb ihm, ein Duell. Ohne dass diese Idee ihn besonders bewegt hätte. Er hatte getan, was er tun musste. Er hatte sich benommen, wie es sich gehörte. Man würde davon reden und sein Benehmen billigen. Und er sagte ganz laut, wie man es in großer Erregung tut, »So ein Lümmel, dieser Kerl!« Dann setzte er sich und dachte nach. Er musste am Morgen sofort Zeugen suchen. Wen? Er suchte in Gedanken die vornehmsten seiner Bekannten, endlich wählte er den Marquis de la Tour Noire und Oberst Bourdin, einen Vertreter des hohen Adels und einen Offizier, das passte ausgezeichnet. Ihre Namen würden in der Zeitung stehen. Da fühlte er, dass er Durst hatte, und kurz hintereinander trank er drei Gläser Wasser. Dann lief er wieder auf und ab und fühlte sich voll Energie. Wenn er sich unerbittlich zeigte, zu allem bereit, außerordentlich strenge, gefährliche Bedingungen stellte, indem er auf einem ernsten, sehr ernsten, fürchterlichen Duell bestand, würde sein Gegner wahrscheinlich zurückschrecken und sich entschuldigen. Er nahm die Karte, die er aus der Tasche gezogen und die er auf den Tisch geworfen hatte, und las noch einmal, wie er sie schon im Café mit einem Blick überflogen und dann wieder im Wagen, beim Schein jeder vorüberhuschenden Laterne. »Georges Lamil, 51 Rue Moncey, nichts weiter.« Er betrachtete diese zusammengestellten Buchstaben, die ihm wie ein Rätsel erschienen, voll verborgenen Sinns. Georges Lamille, wer war das? Was trieb er? Warum hatte er die Dame so angestarrt? War es nicht eigentlich empörend, dass ein Fremder, ein Unbekannter, in unser Leben so eindringt, so plötzlich, nur weil es ihm gefällt, eine Frau unverschämt anzustarren? Der Vicomte sagte noch einmal laut: So ein Lümmel! Und dann blieb er unbeweglich stehen, tief in Gedanken, immer den Blick auf der Karte. Eine Wut stieg in ihm auf, gegen dieses Stück Papier, ein Zorn, in dem sich ein seltsames, unbehagliches Gefühl mischte. Die Geschichte war doch zu dumm. Er nahm ein Federmesser, das aufgeklappt dalag, und durchspießte damit den gegnerischen Namen, als ob er jemanden erdolchte. Er musste sich also schlagen. Sollte er Degen oder Pistolen wählen? Er, denn er hielt sich für den Beleidigten. Mit dem Degen riskierte er weniger, aber die Pistolen würden wohl eher seinen Gegner zum Rückzug veranlassen. Ein Degenduell ist selten tödlich. Bei der gegenseitigen Vorsicht der Duellanten, sich nicht zu sehr einander zu nähern, so dass die Spitze etwa zu tief eindringt. Bei einem Pistolenduell wagte er sein Leben, aber er konnte sich ebenso gut mit allen Ehren aus der Sache herausziehen, ohne dass ein Zusammenstoß wirklich stattfand. Er sagte vor sich hin: Man muss nur forsch auftreten, der Kerl wird schon Angst haben. Er zitterte beim Ton seiner Stimme und blickte sich um. Er war sehr nervös. Er trank noch ein Glas Wasser, dann ging er an, sich auszukleiden und zu Bett zu gehen. Sobald er im Bett lag, blies er das Licht aus und schloss die Augen. Er dachte: Ich kann mich morgen den ganzen Tag über mit der Sache beschäftigen. Erst muss ich nur mal schlafen, um ruhig zu sein. Es ward ihm heiß unter der Decke, und er konnte nicht einschlafen. Er wälzte sich hin und her, blieb mal 5 Minuten auf dem Rücken liegen, lag dann auf der linken Seite und schließlich rechts. Er hatte noch immer Durst. Er stand auf, um noch einmal zu trinken. Da packte ihn die Unruhe. Habe ich etwa Angst? Warum klopfte sein Herz wie verrückt bei den kleinsten Geräuschen in seinem Zimmer, die er doch kannte? Wenn die Uhr schlug, fuhr er in die Höhe beim Schnarren der Feder und war so erschrocken, dass er ein paar Sekunden den Mund offen halten musste, um Atem zu holen. Er überlegte bei sich selbst die Möglichkeit: Sollte ich wirklich Angst haben? Nein, er konnte nicht Angst haben. Er war ja entschlossen, die Sache bis zum Äußersten zu treiben, da er doch ebenso fest entschlossen war, sich zu schlagen und nicht zu zittern. Aber er fühlte sich so erregt, dass er sich fragte: Kann man wohl gegen seinen Willen Angst haben? Zweifel, Unruhe, Entsetzen packten ihn. Wenn nun eine stärkere Gewalt als sein Wille, etwas Unwiderstehliches ihn niederzwang, was sollte dann geschehen? Ja, was sollte geschehen? Nun, auf den Kampfplatz, da er einmal wollte, würde er schon gehen. Aber wenn er nun zitterte, wenn er die Besinnung verlor? Und er überlegte sich die Sache. Er dachte an seinen Ruf, seine Stellung, seinen Namen. Ein seltsames Bedürfnis erfasste ihn, plötzlich aufzustehen und sich im Spiegel zu betrachten. Er machte Licht, und als er in dem blanken Glase sein Gesicht sah, erkannte er sich kaum wieder. Es war ihm, als hätte er sich nie gesehen. Seine Augen schienen matt, er war blass. Ja, er war blass, sehr blass. Er blieb vor dem Spiegel stehen und streckte sich die Zunge heraus, als wollte er seinen Gesundheitszustand feststellen, und plötzlich schoss ihm ein Gedanke pfeilschnell durch den Kopf. Übermorgen um diese Zeit bin ich vielleicht tot. Und wieder begann sein Herz fürchterlich zu schlagen. Übermorgen um diese Stunde bin ich vielleicht tot. Dieser Mensch, den ich hier mir gegenüber sehe, den ich hier in diesem Spiegel erblicke, ist dann nicht mehr. Wie ist das möglich? Hier bin ich, ich sehe mich an, ich fühle meine Lippen, und in wenigen Stunden soll ich in diesem Bett liegen, tot, mit geschlossenen Augen, kalt, leblos? Er drehte sich zu seinem Lager um und sah sich jetzt selbst genau in den Kissen, die er eben verlassen. Er hatte jenes eingefallene Gesicht der Toten und jene starren Hände, die sich nicht mehr bewegten. Da bekam er Angst vor seinem Bett, und um es nicht mehr zu sehen, ging er in das Wohnzimmer. Mechanisch nahm er eine Zigarre, steckte sie an und begann wieder auf- und niederzuschreiten. Er fror. Er ging zur elektrischen Klingel, um seinen Diener zu wecken, aber er blieb stehen mit erhobener Hand. Der Mensch wird merken, dass ich Angst habe. Er klingelte nicht, sondern machte selbst Feuer. Seine Hände zitterten ein wenig nervös, als sie die Gegenstände berührten. Die Gedanken irrten ihm ab, sie verwirrten sich, flohen schmerzlich und jäh. Eine Art Rausch kam über ihn, als wenn er getrunken hätte. Und immerfort fragte er sich, was wird denn nur werden? Was wird denn nur werden? Sein ganzer Körper schlotterte. Ein Zittern lief über seine Glieder. Er stand auf, ging ans Fenster und schlug die Vorhänge zurück. Der Tag brach an, ein Sommermorgen. Der flammende Himmel färbte rötlich die Dächer und die Mauern. Eine gewaltige Lichtflut, wie die erste Liebkosung der aufgehenden Sonne, überschüttete die erwachende Welt. Und mit diesem Schein kam in das Herz des Vicomte plötzlich fröhliche Hoffnung. War er denn nur ganz verrückt, sich durch die Furcht so packen zu lassen, ehe nur irgendetwas entschieden war? Ehe die Zeugen überhaupt mit denen dieses Herrn Georges Lamille zusammengetroffen waren? Ehe er nur überhaupt wusste, ob er sie schlagen musste? Er wusch sich, zog sich an, mit sicherem Schritt verließ er seine Wohnung. Während er dahinging, sagte er sich, »Ich muss energisch sein, sehr energisch. Ich muss den Leuten beweisen, dass ich keine Angst habe.« Seine Zeugen, der Marquis und der Oberst, stellten sich ihm zur Verfügung. Nachdem sie ihm kräftig die Hand gedrückt, sprachen sie über die Bedingungen. Der Oberst fragte, »Wollen Sie scharfe Bedingungen?« Der Vicomte antwortete, »Sehr scharfe.« Der Marquis fragte, »Sind Ihnen Pistolen lieber?« »Jawohl.« »Und das Übrige überlassen Sie wohl uns?« Der Vicomte stammelte mit trockener Stimme und abgehackten Worten, 20 Schritt, Schuss auf Kommando, Kugelwechsel bis zur Kampfunfähigkeit.« Der Oberst erklärte zufriedengestellt, »Das sind ausgezeichnete Bedingungen. Sie sind ein guter Schütze, alle Vorteile stehen auf Ihrer Seite.« Und sie gingen davon. Der Vicomte kehrte heim, um sie zu erwarten. Seine eben noch geminderte Aufregung stieg jetzt wieder von Minute zu Minute. Er fühlte ein Zittern die Arme hinablaufen, die Beine, in der Brust ein unausgesetztes Beben. Er konnte nicht an einem Platz verweilen, weder sitzen noch stehen. Er hatte keinen Speichel mehr im Mund, und alle Augenblicke schnalzte er mit der Zunge, als müsste er sie vom Gaumen losreißen. Er wollte frühstücken, doch er konnte keinen Bissen herunterbekommen. Da kam ihm der Gedanke, etwas zu trinken, um sich Mut zu machen, und er ließ sich eine Flasche rumbringen und schüttete nacheinander 3 Glas hinunter. Eine Wärme, als wäre er verbrannt, überrann ihn, und bald fühlte er sich wie umnebelt. Er dachte, »So, nun habe ich das Mittel gefunden, jetzt wird's schon gehen.« Und nach einer Stunde hatte er die ganze Karaffe ausgetrunken, und der Zustand seiner Aufregung wurde unerträglich. Er fühlte ein tolles Bedürfnis, sich zu Boden zu werfen, sich zu wälzen, zu schreien, zu beißen. Es wurde Abend. Als es klingelte, war er so erschrocken, dass er kaum die Kraft hatte, aufzustehen, um seine Zeugen zu empfangen. Er wagte gar nicht mehr, mit ihnen zu sprechen, ihnen guten Tag zu sagen, nur ein Wort zu äußern, in der Befürchtung, sie möchten im Ton seiner Stimme seine Erregung bemerken. Der Oberst erklärte, »Alles ist nach den Bedingungen, die Sie gestellt haben, abgemacht. Ihr Gegner wollte zuerst der Beleidigte sein, aber er hat nachgegeben und alles angenommen. Seine Zeugen sind 2 Offiziere.« Der Vicomte sagte, »Danke.« Der Marquis antwortete, »Entschuldigen Sie uns, wenn wir gleich wieder fortgehen, aber es müssen noch hunderte Dinge geordnet werden. Wir müssen einen guten Arzt suchen, da der Kampf bis zur Kampfunfähigkeit dauern soll. Und Sie wissen, mit Schusswaffen ist nicht zu spaßen. Dann müssen wir den Platz bestimmen, nicht so weit von einem Gehöft, um den Verwundeten, wenn es nötig wäre, hinbringen zu können. Kurz, wir haben 2 oder 3 Stunden gewiss noch zu tun.« Der Vicomte stammelte ein zweites Mal, »Danke.« Und der Oberst fragte, »Geht es Ihnen gut? Sind Sie ruhig?« »Oh, ganz ruhig, danke.« Die beiden Herren gingen. Als er sich wieder allein fühlte, war es ihm, als würde er verrückt. Der Diener kam, die Lampe wurde angesteckt, er setzte sich an den Schreibtisch, um Briefe zu schreiben. nachdem er an den oberen Rand eines Briefblattes geschrieben »Mein Testament«, durchschüttelte es ihn. Er sprang auf und lief davon. Er konnte nicht zwei Gedanken fassen, keinen Entschluss, nichts Entscheidendes. Also er würde sich schlagen. Es war nicht mehr zu ändern. Aber was ging nur in ihm vor? Er wollte sich schlagen, er hatte die feste Absicht, doch fühlte er trotz aller Anstrengung seines Willens, dass er nicht einmal die nötige Kraft behalten würde, um nur bis zum Rendezvous zu gehen. Er suchte sich den Kampf vorzustellen, sein Benehmen und das seines Gegners. Ab und zu schlugen ihm mit leisem, kurzem Ton die Zähne zusammen. Er wollte etwas lesen, und er nahm die Regeln des Duells vor von Chateau Villard. Dann fragte er sich, ob mein Gegner ein guter Schütze ist, vielleicht gar als solcher bekannt. Wie soll ich das wissen? Er erinnerte sich des Buches von Baron de Vaux über die Pistolenschützen, und er durchlas es von Anfang bis zu Ende. Georges Lamil war darin nicht genannt. Aber wenn der Mann kein guter Schütze war, würde er doch nicht sofort tödliche Bedingungen und diese gefährliche Waffe angenommen haben. Er nahm im Vorübergehen aus einem Kasten zwei Pistolen in die Hand zum Schuss und hob den Arm. Aber er zitterte von Kopf bis Fuß und die Mündung fuhr nach allen Seiten hin und her. Da sagte er sich, unmöglich, so kann ich mich nicht schlagen. Er betrachtete an der Mündung das schwarze, kleine, tiefe Loch, aus dem der Tod fährt. Er dachte an alle Ehrlosigkeit, an die Klatschereien im Club, an die Verachtung der Damen, die Anspielungen in den Zeitungen und alle Beleidigungen, die ihm Feiglinge zufügen würden. Er betrachtete immer die Waffe, und als er den Hahn hob, sah er plötzlich eine Patrone darin, deren rotes Papier wie eine Flamme leuchtete. Die Pistole war also zufällig geladen geblieben, und mit unerklärlicher, seltsamer Freude dachte er daran. Wenn er dem anderen gegenüber sich nicht vornehm und ruhig benahm, wie es sein musste, würde er ewig verloren sein. Er würde einen Makel davontragen, in der Gesellschaft unmöglich werden, und jene vornehme, ruhige Art würde er nicht besitzen. Das wusste er, das fühlte er. Und doch war er mutig, denn er wollte sich doch schlagen. Er war mutig, weil... Der Gedanke, der ihn anflog, wurde nicht mehr ausgedacht in seinem Geist, denn plötzlich öffnete er weit den Mund, steckte sich die Mündung der Pistole bis zum Hals hinein und drückte los. Als sein Diener erschien, von dem Schuss herbeigelockt, fand er ihn tot auf dem Boden liegen. Ein Blutstrahl hatte das weiße Papier auf dem Schreibtisch benetzt und einen großen roten Fleck gemacht unter den zwei Worten »Mein Testament«. Ende von »Ein Feigling«. Die Grille von Klabund. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Didier. Die Grille von Klabund. Eine Grille namens Helene zirpte vom 1. Juni bis 31. Juli 61 Tage ununterbrochen, bis ihr der Stoff ausging. Darauf setzte sie sich ihren Kapotthut auf, hängte sich ihre altmodische Markttasche um und begab sich eiligst in die nächstgelegene Klein- bzw. Mittelstadt. Sie trat in ein Posamentory-Warengeschäft und sprach, »Ich möchte 7000 Meter Stoff!« Der gelbhaarige Kommis errötete bis in die Haarspitzen und klappte sein Mundwerk wie eine Unke verwundert auf und zu. »Wie bitte?« Bereitwillig wiederholte die Grille, »Ich möchte 7000 Meter Stoff!« Der Kommis schwänzelte. 7000 Meter Stoff? Zu Diensten, gnädige Frau. Wir werden das Gewünschte durch einen Grossisten besorgen lassen. Darf ich fragen, welchen Stoff Sie benötigen?« 7000 Meter Stoff«, sagte die Grille und bekam vor Aufregung einen grünen Kopf. Der Kommis knabberte erregt an seinen Fingernägeln. »Gnädige Frau«, flötete er, »darf ich fragen, von welchem Stoff?« 7000 Meter Stoff«, sagte die Grille. Der Kommis wippte wie eine Spitzentänzerin auf seinen Zehen. »Gnädige Frau, von welcher Art darf der Stoff sein? Seide, Voile, Leinen, Samt, Barschend, Wolle, Crêpe Chine?« »Stoff«, sagte die Grille. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn. Sie fiel schwer ächzend in einen Lehnstuhl. Ihr Kleid knackte in allen Nähten. Feitstänzerisch schwankte der Kommis. Sein Ruf klang hilfeheischend wie der Schrei des Nebelhornes in dunkler Nacht. »Was für ein Stoff, gnädige Frau!« »Stoff«, sagte die Grille. »Einfach Stoff!« Der Kommis bullerte. »Wozu benötigen Sie denn Stoff, gnädige Frau?« Die Grille raunzte ärgerlich. »Wozu? Frage! Zum Zirpen, natürlich!« »Zum Zirpen?« Der Kommis platzte wie ein aufgeblasener Frosch. Das gab Stoff für die Reporter. 7000 Zahlen. Die Grille ging leer aus. Ende von Die Grille. Guy de Maupassant, Die Hand. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Hand von Guy de Maupassant. Man drängte sich um den Untersuchungsrichter Bermutier, der seine Ansicht äußerte über den mysteriösen Fall in Saint-Cloud. Seit einem Monat entsetzte dieses unerklärliche Verbrechen Paris. Niemand konnte es erklären. Herr Bermutier stand, den Rücken gegen den Kamin gelehnt da, sprach, sichtete die Beweisstücke, kritisierte die verschiedenen Ansichten darüber, aber er selbst gab kein Urteil ab. Ein paar Damen waren aufgestanden, um näher zu sein, blieben vor ihm stehen, indem sie an den glattrasierten Lippen des Beamten hingen, denen so ernste Worte entströmten. Sie zitterten und schauderten ein wenig zusammen, in neugieriger Angst und dem glühenden, unersättlichen Wunsch nach Grauenhaftem, der ihre Seelen quälte und peinigte. Eine von ihnen, bleicher als die anderen, sagte während eines Augenblicks Stillschweigen, »Das ist ja schrecklich. Es ist wie etwas Übernatürliches dabei. Man wird die Wahrheit nie erfahren.« Der Beamte wandte sich zu ihr. »Ja, gnädige Frau, wahrscheinlich wird man es nicht erfahren, aber wenn Sie von Übernatürlichem sprechen, so ist davon nicht die Rede. Wir stehen hier vor einem sehr geschickt ausgebuchten und ungemein geschickt ausgeführten Verbrechen, das so mit dem Schleier des Rätselhaften umhüllt ist, dass wir die unbekannten Nebenumstände nicht zu entschleiern vermögen. Aber ich habe früher einmal selbst einen ähnlichen Fall zu bearbeiten gehabt, in den sich auch etwas Fantastisches zu mischen schien. Übrigens musste man das Verfahren einstellen, da man der Sache nicht auf die Spur kam.« Mehrere Damen sagten zu gleicher Zeit, so schnell, dass ihre Stimmen zusammenklangen, »Ach Gott, erzählen Sie uns das!« Der Beamte lächelte ernst, wie ein Untersuchungsrichter lächeln muss, und sagte, »Glauben Sie ja nicht, dass ich auch nur einen Augenblick gemeint habe, bei der Sache wäre etwas Übernatürliches. Es geht meiner Ansicht nach alles mit rechten Dingen zu. Aber wenn Sie statt übernatürlich, für das wir nicht verstehen, einfach unaufklärbar sagen, so wäre das viel besser. Jedenfalls interessierten mich bei dem Fall, den ich Ihnen erzählen werde, mehr die Nebenumstände. Es handelte sich etwa um Folgendes. Ich war damals Untersuchungsrichter in Ajaccio, einer kleinen weißen Stadt an einem wundervollen Golf, der rings von hohen Bergen umstanden ist. Ich hatte dort hauptsächlich Vendetta-Fälle zu verfolgen. Es gibt wundervolle, so tragische wie nur möglich, wild und leidenschaftlich. Dort kommen die schönsten Rächerakte vor, die man sich nur träumen kann. Jahrhundertealter Hass, nur etwas verblasst, aber nie erloschen. Unglaubliche Listen, Mordfälle, die zu wahren Massakren, ja beinahe zu herrlichen Taten ausarteten. Seit 2 Jahren hörte ich nur immer von der Blutrache, diesem furchtbaren, korsischen Vorurteil, das die Menschen zwingt, Beleidigungen nicht bloß an der Person, die sie getan, zu rächen, sondern auch an den Kindern und Verwandten. Ich hatte ihm Greise, Kinder, Vettern zum Opfer fallen sehen. Ich steckte ganz voll solcher Geschichten. Da erfuhr ich eines Tages, dass ein Engländer auf mehrere Jahre eine im Hintergrund des Golfes gelegene Villa gemietet. Er hatte einen französischen Diener mitgebracht, den er in Marseille gemietet. Bald sprach alle Welt von diesem merkwürdigen Manne, der in dem Haus allein lebte und nur zur Jagd und Fischfang ausging. Er redete mit niemand, kam nie in die Stadt, und jeden Morgen übte er sich 1 oder 2 Stunden im Pistolen- oder Karabinerschießen. Allerlei Legenden bildeten sich um diesen Mann. Es wurde behauptet, er wäre eine vornehme Persönlichkeit, die aus politischen Gründen aus seinem Vaterlande entflohen. Dann ging das Gerücht, dass er nach einem furchtbaren Verbrechen sich hier versteckt hielt. Man erzählte sogar grauenvolle Einzelheiten. Ich wollte in meiner Eigenschaft als Untersuchungsrichter etwas über den Mann erfahren, aber es war mir nicht möglich. Er ließ sich Sir John Rowell nennen. Ich begnügte mich also damit, ihn näher zu beobachten, und ich kann nur sagen, dass man mir nichts irgendwie Verdächtiges mitteilen konnte. Aber da die Gerüchte über ihn fortgingen, immer seltsamer wurden und sich immer mehr verbreiteten, so entschloss ich mich, einmal den Fremden selbst zu sehen, und ich begann regelmäßig, in der Nähe seines Besitztums auf die Jagd zu gehen. Ich wartete lange auf eine Gelegenheit. Endlich bot sie sich mir dadurch, dass ich dem Engländer einen Rebhuhn vor der Nase wegschoss. Mein Hund brachte es mir, ich nahm es auf, entschuldigte mich Sir John Rowell gegenüber und bat ihn artig, die Beute anzunehmen. Er war ein großer, rothaariger Mann mit rotem Bart, sehr breit und kräftig, eine Art ruhiger, höflicher Herkules. Er hatte nichts von der sprichwörtlichen englischen Steifheit und dankte mir lebhaft für meine Aufmerksamkeit in einem englisch gefärbten Französisch. Nach 4 Wochen hatten wir 5 oder 6 Mal zusammen gesprochen, und eines Abends, als ich an seiner Tür vorüberkam, sah ich, wie er in seinem Garten rittlings auf einem Stuhl saß und die Pfeife rauchte. Ich grüßte, und er lud mich zu einem Glas Bier ein. Das ließ ich mir nicht 2-mal sagen. Er empfing mich mit aller peinlichen englischen Artigkeit, sprach am höchsten Lobeston von Frankreich, von Korsika, und erklärte, er hatte dieses Eiland zu gern. Da stellte ich ihm mit größter Vorsicht, indem ich lebhaftes Interesse heuchelte, einige Fragen über sein Leben und seine Absichten. Ohne Verlegenheit antwortete er mir, erzählte mir, er sei sehr viel gereist, in Afrika, Indien und Amerika, und fügte lachend hinzu, »Oh, ich habe viele Abenteuer gehabt, oh yes!« Dann sprach ich weiter von der Jagd, und er erzählte mir interessante Einzelheiten über die Nilpferd-, Tiger-, Elefanten- und sogar Gorilla-Jagd. Ich sagte, »Alle diese Tiere sind gefährlich!« Er lächelte, »Oh no!« »Die schlimmste ist die Mensch.« Er lachte gemütlich in seiner behäbigen englischen Art und sagte, »Ich habe auch viel die Mensch gejagt.« Dann sprach er von Waffen und forderte mich auf, bei ihm einzutreten, um ein paar Gewehre verschiedener Systeme zu besehen. Das Wohnzimmer war mit schwarzer, gestickter Seide ausgeschlagen, große gelbe Blumen schlängelten sich über den dunklen Stoff und leuchteten wie Feuer. Er sagte, »Das ist japanische Stickerei.« Aber mitten auf der größten Wand zog ein eigentümlicher Gegenstand meine Blicke auf sich. Von 4 Ecken mit rotem Sammet umgeben, hob sich etwas Seltsames ab. Ich trat näher. Es war eine Hand. Eine menschliche Hand. Nicht die Hand eines Skelettes mit gebleichten, reinlich präparierten Knochen, sondern eine schwarze, vertrocknete Hand mit gelben Nägeln, bloßliegenden Muskeln und alten Blutspuren von dem glatt abgeschnittenen Knochen, als wäre er mitten im Unterarm mit einem Beile abgehackt. An dem Handgelenk war eine Rieseneisenkette befestigt, die mit einem so starken Ring, als wolle man einen Elefanten daran binden, die Hand an der Mauer hielt. Ich fragte, was ist denn das? Der Engländer antwortete ganz ruhig, das war meine beste Feind. Sie kam von Amerika. Das ist mit die Säbel abgeschlagen und die Haut mit scharfe Kiesel abgekratzt und 8 Tage an die Sonne getrocknet. Oho, sehr fein für mir. Ich fasste diese menschlichen Überreste, die einem Koloss angehört haben mussten, an. Die Hand war grässlich zu sehen, und unwillkürlich drängte sich mir der Gedanke an einen fürchterlichen Racheakt auf. Ich sagte, dieser Mann muss sehr stark gewesen sein. Der Engländer antwortete ganz weich, »Oh yes, aber ich war stärker. Ich hatte die Kette angebunden, sie zu halten.« Ich meinte, er scherzte und sagte, »Nun, diese Kette ist ja jetzt unnütz, die Hand wird ja nicht davonlaufen.« »Sir John Rowell«, antwortete ernst, »er wollte immer davonlaufen, die Kette war nötig.« Mein Blick ruhte fragend auf seinem Gesicht, und ich sagte mir, »ist der Kerl verrückt oder ist es ein schlechter Scherz?« Aber sein Gesicht blieb unbeweglich ruhig, voller Wohlwollen, er sprach von anderen Dingen, und ich bewunderte seine Gewehre. Aber ich bemerkte, dass geladene Revolver hier und da auf den Tischen lagen, als ob er in ständiger Furcht vor einem Angriff lebte. Ich besuchte ihn noch ein paar Mal, dann nicht mehr, man hatte sich an seine Anwesenheit gewöhnt, er war uns allen uninteressant geworden. Ein ganzes Jahr verstrich, da weckte mich eines Morgens Ende September mein Diener mit der Meldung, Sir John Rowell wäre in der Nacht ermordet worden. Eine halbe Stunde später betrat ich mit dem Gendarmeriehauptmann das Haus des Engländers. Der Diener stand ganz verzweifelt vor der Tür und weinte. Ich hatte zuerst den Mann in Verdacht, aber er war unschuldig. Den Schuldigen hat man nie entdecken können. Als ich in das Wohnzimmer des Sir John Rowell trat, sah ich auf den ersten Blick mitten in dem Raum die Leiche auf dem Rücken liegen. Die Weste war zerrissen, ein Ärmel hing herab, alles deutete darauf hin, dass ein furchtbarer Kampf stattgefunden hatte. Der Engländer war erwürgt worden. Sein schwarzes, gedunsenes Gesicht hatte etwas Grässliches und schien ein furchtbares Entsetzen auszudrücken. Zwischen den zusammengebissenen Zähnen steckte etwas, und sein blutiger Hals war von 5 Löchern durchbohrt, als wären 5 Eisenspitzen dort eingedrungen. Ein Arzt folgte uns, er betrachtete lange die Fingerspuren im Fleisch und tat die seltsame Äußerung, das ist ja, als ob er von einem Skelett erwürgt worden wäre. Ein Schauder lief mir über den Rücken, und ich blickte zur Wand, auf die Stelle, wo ich sonst die entsetzliche Hand gesehen. Sie war nicht mehr da. Die Kette hing zerbrochen herab. Da beugte ich mich zu dem Toten nieder und fand in seinem verzerrten Mund einen der Finger dieser verschwundenen Hand. Gerade am 2. Glied von den Zähnen abgebissen oder vielmehr abgesägt. Die Untersuchung wurde eingeleitet. Man fand nichts. Keine Tür war aufgebrochen, kein Fenster, kein Möbel. Die beiden Wachthunde waren nicht wach geworden. Die Aussage des Dieners war etwa die folgende. Seit einem Monat schien sein Herr sehr erregt. Er hatte viele Briefe bekommen, aber sie sofort wieder verbrannt. Oft nahm er in einem Wutanfall, fast tobsuchtartig, eine Reitpeitsche und schlug ein auf diese vertrocknete Hand, die an die Mauer geschmiedet und, man weiß nicht wie, zur Stunde, als das Verbrechen geschehen, geraubt worden war. Er ging sehr spät zu Bett und schloss sich jedes Mal sorgfältig ein. Er hatte immer Waffen bei der Hand, manchmal sprach er nachts laut, als zanke er sich mit jemandem. Diese Nacht hatte er aber zufällig keinen Lärm gemacht, und der Diener hatte Sir John erst ermordet vorgefunden, als er die Fenster öffnete. Er hatte niemanden im Verdacht. Was ich wusste, teilte ich dem Beamten und der Polizei mit, und auf der ganzen Insel wurde sorgfältig nachgeforscht. Man entdeckte nichts. Da hatte ich eine Nacht, ein Vierteljahr nach dem Verbrechen, einen furchtbaren Traum. Es war mir, als sähe ich die Hand, die entsetzliche Hand wie einen Skorpion, wie eine Spinne längs der Vorhänge hinhuschen. 3-mal wachte ich auf, 3-mal schlief ich wieder ein, 3-mal sah ich dieses entsetzliche Überbleibsel um mein Zimmer herumjagen, indem es die Finger wie Pfoten bewegte. Am nächsten Tage brachte man mir die Hand, die man auf dem Kirchhof, wo Sir John Rowell begraben war, da man seine Familie nicht eruiert hatte, auf seinem Grabe gefunden hatte. Der Zeigefinger fehlte.

habe auf das verdrossene Treiben der Krähen da oben in den Wipfeln gehorcht und gesehen, wie die Blumen ernst wurden, wenn über die Sonne die Wolken ihre Hände legten. Und als schlössen sich traurig tausend Augen um mich her, war mir dann, als wenn das Licht des Himmels erlosch. Lange lag ich so und rührte mich kaum. Die drohenden Zypressen hielten finster Wache bei der Urne, die auf mich niedersah mit ihrem verwitterten Steingesicht, wie ein Wesen ohne Atem und Herz, grau und empfindungslos. Und meine Gedanken glitten leise in ein versunkenes Reich hinab, voll Märchenlaut und dem heimlichen Klingen metallener Saiten. Ich dachte, geschmückte Kinder müssten kommen und auf den Zehenspitzen stehend mit kleinen Händen Kieselsteine und dürres Laub in die Urne werfen. Dann grübelte ich lange nach, warum ein schwerer Deckel auf dieser Urne lag, wie eine steinerne, trotzige Hirnschale, und mir wurde so eigen seltsam bei dem Gedanken, dass der Luftraum in ihr und die armseligen paar vermoderten Dinge, die sie bergen mochten, vom Herzschlag des Lebens so zwecklos und geheimnisvoll wohl für immer geschieden seien. Ich wollte mich bewegen und fühlte, wie meine Glieder fest im Schlafe lagen und wie die farbigen Bilder der Welt langsam verblassten. Und ich träumte, die Zypressen seien jung geworden, und unmerklich schwankten sie in leisem Windhauch. Auf der Urne schimmerte das Licht der Sterne und der Schatten eines nackten, riesigen Kreuzes, das stumm und gespenstisch aus der Erde ragte, lag wie der Eingang in einen finsteren Schacht auf dem weißen nächtlichen Glanz der Wiese. Die Stunden schlichen, und hie und da für eine Spanne Zeit flossen leuchtende Kreise auf das Gras und über die glitzernden Dolden des wilden Fenchels, der dann zauberhaft erglühte gleichfarbigem Metall, Funken, die der Mond durch die Stämme des Waldes warf, wie er über die Hügelkämme zog. Der Park wartete auf etwas oder auf jemand, der kommen sollte. Und als vom Wege, vom Schlosse her, das in tiefer Dunkelheit versunken lag, der Kies unter Schritten leise klirrte und die Luft das Rauschen eines Kleides herbeitrug, schien es mir, als streckten sich die Bäume und wollten sich vorneigen, dem Ankömmling warnende Worte zuzuraunen. Es waren die Schritte einer jungen Mutter gewesen, die aus dem Schlosse kam, sich vor dem Kreuze niederzuwerfen und jetzt den Fuß des Holzes verzweifelt umschlang. Es stand aber ein Mensch im Schatten des Kreuzes, den sie nicht sah und dessen Hiersein sie nicht ahnte. Er, der ihr schlummerndes Kind in der Dämmerung aus der Wiege gestohlen hatte und hier auf ihr Kommen wartete, Stunde um Stunde, ihr Gatte, von nagendem Argwohn und quälenden Träumen aus der Ferne heimgetrieben. Er hielt sein Gesicht an das Holz des Kreuzes gepresst und lauschte mit angehaltenem Atem den geflüsterten Worten ihres Gebetes. Er kannte die Seele seines Weibes und die verborgene Triebfeder der inneren Natur und hatte gewusst, sie würde kommen, zu diesem Kreuz. So hatte er es auch im Traume gesehen. Sie musste kommen, ihr Kind hier zu suchen. Wie das Eisen zum Magnetstein musste, wie der Instinkt die Hündin ihr verlorenes Junges finden lässt, so wird dieselbe dunkle, rätselhafte Kraft, und wäre es im Schlaf, auch den Fuß einer Mutter lenken. Der Betenden zur Warnung rauschten die Blätter und Zweige, und der Tau der Nacht fiel auf ihre Hände. Sie aber hielt die Augen gesenkt, und ihre Sinne waren blind in Sorge und Gram um ihr verschwundenes Kind. Darum fühlte sie nicht, daß das Kreuz nackt war und den nicht trug, den sie rief, und der da gesagt hatte, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Der aber statt seiner die Worte ihrer Pein hörte, wollte ihr ein Beichtiger ohne Erbarmen sein. Und sie betete und betete, und immer deutlicher formte sich ihr Flehen zu dem Geständnis. Siehe, Herr, nicht an meine Schuld, und wie du vergabst jener Ehebrecherin. Da stöhnten die alten Äste laut auf in Qual und Angst und griffen wild nach dem Horcher hinter dem Kreuze und faßten seinen Mantel. Ein Windstoß raste durch den Park. Die letzten verräterischen Worte riss sein Sausen fort. Ein hasserfülltes Ohr aber täuschte auch der Sturm nicht, und blitzartig reif zur Gewissheit, was als Argwohn lange gekeimt. Wieder Todesstille ringsumher. Die Beterin am Kreuz war zusammengesunken, regungslos wie in tiefem Schlaf gefangen. Da drehte sich, leise, leise, der steinerne Deckel, und die Hände des Mannes leuchten weiß aus der Dunkelheit, wie sie langsam und geräuschlos, gleich großen, furchtbaren Spinnen, um den Rand der Urne krochen. Kein Laut im ganzen Park, lähmendes Entsetzen schlich durch die Finsternis. Linie um Linie senken sich und schwanden die steinernen Schraubengänge. Da traf durch das Dickicht ein winziger Mondstrahl ein Ornament der Urne und schuf auf dem geschliffenen Knauf ein glühendes, grässliches Auge, das mit glotzendem, tückischem Blick weit aufgerissen in das Gesicht des Mannes starrte. Von Grauen und Furcht gehetzte Füße flohen durch das Gehölz, und das Prasseln des Reisigs schreckte die junge Mutter auf. Das Geräusch wurde schwächer, verlor sich in der Ferne und erstarb. Sie aber achtete nicht darauf und lauschte in die Dunkelheit mit stockendem Pulse einem unmerklichen, kaum hörbaren Laut nach, der wie aus der Luft entstanden ihr Ohr getroffen hatte. War das nicht ein leises Weinen gewesen, ganz dicht bei ihr? Unbeweglich stand sie und horchte mit zerbissenen Lippen. Ihr Ohr wurde scharf wie das Ohr eines Tieres. Sie hemmte den Atem bis zum Ersticken und hörte dennoch den Hauch aus ihrem Munde wie das Rauschen des Sturmwindes. Das Herz dröhnte, und ihr Blut brauste in den Adern gleich tausend unterirdischen Quellen. Sie hörte das Scharren der Larven in der Rinde der Bäume und die unmerkbaren Regungen der Halme und die rätselhaften Stimmen der keimenden, ungeborenen Gedanken des Innern, die das Schicksal des Menschen bestimmen, seinen Willen in unsichtbare Fesseln schlagen und doch leiser, viel, viel leiser sind als der Atem der wachsenden Pflanzen, schlugen fremdartig und dumpf an ihr Ohr. Dazwischen ein Weinen, ein schmerzliches Weinen, das sie ganz umhüllte, das über ihr und unter ihr ertönte, in der Luft, in der Erde. Ihr Kind weinte, irgendwo, da, dort. Ihre Finger krampften sich in Todesangst. Gott würde es sie wiederfinden lassen. Ganz, ganz nahe bei ihr mußte es sein. Gott wollte sie nur prüfen, gewiß. Jetzt klingt das Weinen näher und lauter, und der Wahnsinn schwingt seine schwarzen Fittiche, die den Himmel verfinstern werden. Ihr ganzes Gehirn ist ein einziger schmerzender Hörnerv. Einen, nur einen Augenblick erbarmen noch, o Gott, bis ihr Kind wiedergefunden ist. Verzweifelt will sie suchend vorwärts stürmen, doch schon verschlingt das Geräusch des ersten Schrittes den feinen Laut, verwirrt das Ohr und band ihren Fuß an die alte Stelle. Und hilflos muß sie stehen bleiben, regungslos wie ein Stein, um nicht jede Spur zu verlieren. Wieder hört sie ihr Kind. Jetzt schreit es nach ihr. Da bricht das Mondlicht durch den Park und fließt von den Wipfeln in schimmernden Strömen, und die Zieraten der Urne leuchteten wie blasses Perlmutter. Die Schlagschatten der Zypressen deuten: Hier, hier ist dein Kind gefangen, den Stein zertrümmere, schnell, schnell, ehe es erstickt. Doch die Mutter hört nicht und sieht nicht. Ein Lichtschein hat sie betrogen. Besinnungslos hat sie sich in das Dickicht gestürzt, reißt sich blutig an den Dornen und zerwühlt das Strauchwerk wie ein rasendes Tier. Grausig gellt ihr Schreien durch den Park, und weiße Gestalten kommen aus dem Schloss und schluchzen und halten ihre Hände und tragen sie mitleidig fort. Der Wahnsinn hat seinen Mantel über sie gebreitet, und sie starb in derselben Nacht. Ihr Kind ist erstickt, und niemand hat den kleinen Leichnam gefunden. Die Urne hat ihn gehütet, bis er in Staub zerfiel. Die alten Bäume haben gekrankt seit jener Nacht und sind langsam verdorrt. Nur die Zypressen halten Leichenwacht bis zum heutigen Tag. Nie sprachen sie ein Wort mehr und sind vor Gram starr und regungslos geworden. Das Holzkreuz aber haben sie stumm verflucht, bis der Nordsturm kam, der riss es aus und warf's aufs Gesicht. Die Urne wollte er zerschmettern in seiner Wut, doch das hat Gott verboten. Ein Stein ist immer gerecht, und dieser da war nicht härter gewesen als ein Menschenherz. Schwer lastete es auf meiner Brust und macht mich erwachen. Ich sehe mich um, und der Raum unter dem Himmel ist erfüllt mit gebrochenem Licht. Die Luft ist heiß und giftig. Ängstlich scheinen die Berge zusammengerückt und schreckhaft deutlich jeder Baum. Einzelne weiße Schaumstreifen jagen über das Wasser, von einer rätselhaften Kraft gehetzt. Der See ist schwarz. Wie der geöffnete Rache eines tollen Riesenhundes liegt er unter mir. Eine langgestreckte violette Wolke, wie ich sie noch niemals gesehen, schwebt in furchteinflößender Unbeweglichkeit hoch über dem Sturm und greift, ein gespenstischer Arm, über den Himmel. Noch liegt wie ein Alp der Traum von der Urne auf mir, und ich fühle, das ist der Arm des Föhn da oben, und seine ferne, unsichtbare Hand tastet und sucht auf Erden nach jenem Herzen, das härter gewesen ist als Stein. Ende von Die Urne von St. Gingolf von Gustav Meyrink. Gelesen von Hokus Pokus. Gottfried Keller, Die misslungene Vergiftung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die misslungene Vergiftung von Gottfried Keller. In einem benachbarten Kanton lebt ein Apotheker, ein Mann, der früh und spät unter seinen Töpfen mit Latwergen, Pillen und Salben anzutreffen ist, dessen emsige Hand mit einer bewundernswürdigen Fertigkeit die Rezepturen komponiert, Extrakte destilliert, Posten einregistriert und überhaupt alles besorgt, was im Bereich seines Geschäfts nur vorkommt. Er besucht keine Vergnügungsplätze, gibt keine Gesellschaften und nimmt auch keine Einladungen an. Er geht Jahr aus, Jahr ein in kein Wirtshaus und schmäht über jene, die abends nach vollbrachter Arbeit ihren Schoppen trinken. Seine teure Ehehälfte besorgt das Hauswesen, sie hat keine Magd, tut alles selbst, scheuern und putzen, kochen und braten, flicken und stricken, alles liegt ihr ob. Auch sie besucht keine Teegesellschaften, keine Theater und Tanzpartien, sondern nur allwöchentlich mit ihrem Eheherren den Gottesdienst. Diese guten Eigenschaften verlieren aber plötzlich sehr an Gehalt, wenn wir diese Leutchen schärfer aufs Korn fassen. Der Hauptzug ihres Charakters ist Geiz und Missgunst. Es ist zwar nicht jeder gemeine Geiz, der sich selbst keinen guten Bissen gönnt und lieber am Hungertuch nagt, als einen Kreuzer aus der schweren Geldkiste nimmt, um schwarzes Brot zu kaufen. Nein, dieser schmutzige Geist ist es nicht, denn er und seine Ehehälfte sind Leckermäuler, und die schönsten und besten Bissen zieren tagtäglich ihren Tisch, die besten Weine kitzeln ihren Gaumen, und den allerfeinsten Knaster dampft der Herr aus seinem Pfeifchen. Handelt es sich aber darum, ihren Mitmenschen beizustehen, so ist des Apothekers Herz und Haus verschlossen, und der Arme und Bedrängte kann getrost an seiner Tür vorbeigehen, denn nicht ein Pfennig wird ihm gereicht. Wenn wir vorhin sagten, dass er alles selbst tue, so ist dies ein moralischer Zwang bei ihm, ebenso wie bei seiner Frau. Denn kein Gehilfe, keine Magd kann es in seinem Dienst aushalten. Er, so wie sie, missgönnen diesen, jeden noch so karg zugemessenen Bissen. Die elendesten Suppen, das schlechteste Brot ist mehr wie gut genug. Sein ganzes Dienstpersonal hatte sich demnach bis auf einen Kopf reduziert. Dieser Kopf gehörte dem Lehrling an, einem gefräßigen, spindeldürren Burschen, der schon zweimal das Hasenpanier ergriffen hatte, aber jedes Mal wieder eingeholt wurde, weil ihn ein Lehrkontrakt auf 4 Jahre fesselte. Dieser Bursche wurde daher im Laboratorium, im Magazin und in der Küche je nach Bedürfnis postiert, um die rohen Arbeiten zu verrichten. Hans, so ist sein Name, war aber die Gefräßigkeit selbst, und wo es irgendwo etwas Essbares gab, entweder um den Hunger zu stillen oder aber um den Gaumen zu kitzeln, da waren seine 5 Finger zum Griffe bereit. Unzählige Male hatte schon der braun lackierte Rohrstock des Apothekers seinen Rücken blau und grün durchgewalcht, und täglich zogen der Frau Prinzipalin magere Krallen, tiefe blutige Furchen in sein Gesicht. Doch alle diese Mittel waren nicht kräftig genug, ihm den Kappzaun der Mäßigkeit anzulegen. Seine Muskeln waren in steter Bewegung, auch selbst dann, wenn sie gar nichts zu verarbeiten hatten. Öfters lag er vorm Schlüsselloch und sah seine geizige Herrschaft ein köstliches Gericht verzehren. Unwillkürlich waren dann aber auch seine Kiefer in auf- und abgehender Bewegung. Gekaut musste unser Hans nun einmal haben, und wäre es auch nur zum Schein. Sein Lieblingsaufenthalt war das Magazin. Hier wurde Kakao mit Zucker, Schokolade, Sirup, wohlschmeckende Latwergen, Honig und so fort mit einer Gier und Wollust geleckt, gekaut und verschlungen, welchen seligen Genuss er aber stets, wenn er ertappt wurde, mit dem Braunlackierten zu büßen hatte. Eine kleine Entschädigung fand er dann immer noch in einem Gefräß, wo sein Tyrann noch gar keine Ahnung davon hatte. Es waren nämlich die weltberühmten Pattes Pectorales von Georget, Apotheker in Épinal. Diese waren als Kommissionsartikel in einer Kiste verpackt, von welcher er den unteren Boden gelöst hatte, die Schachteln schichtweise von ihrem Inhalt säuberte und wie geschnitten Brot hineinwirkte. Diese Mahlzeit nannte er seinen Rekompensartikel. Doch nur sehr ungerne machte er Gebrauch davon. Nicht deshalb, als ob sie ihm nicht mundeten, sondern eine grässliche Versuchung hatte er jedes Mal zu überwinden, wenn er zu den Schachteln gelangen wollte. Auf dieser Kiste nämlich standen 2 große, weithalsige, wohlverschlossene, weißgläserne Flaschen, in welchen nach seinem Dafürhalten die appetitlichsten, feinsten eingemachten Früchte sich befanden, und immer war es ihm, wenn er sie herunternahm, als müsse er hineinlangen, um seine Fressbegierde zu befriedigen, aber die verdammten Etiketten dieser Gefäße machten ihn zittern und zagen. Grau und schwarz wurde es ihm immer vor seinen Augen, wenn er das grässliche Wort las. Gift, Sublimat. Und dann den grinsenden Totenkopf betrachtete, welcher darunter gemalt war. Nein, das ist jammerschade, dass diese herrlichen Früchte giftig sind, murmelte er dann vor sich hin und stellte sie betrübt nach dem beendigten Geschäfte wieder an Ort und Stelle. Eines Morgens, es war Sonntag, als er eben seinem Rekompensartikel wieder tüchtig zusprach, tönte die grellende Stimme der Frau Apothekerin und beschied ihn in die Küche. Das böse Gewissen malte ihm schon die ausgestreckten Krallen der Hausxantippe entgegen, als er die Treppe zur Küche hinabsprang und den letzten Knollen Gummipektoral hinabwürgte. Doch hier erwartete ihn ein ganz anderer Anblick. Sein Tyrann stand da im zimmetfarbenen Satinrock, garniert mit blauen, stählernen Knöpfen, ein paar engen Nankinghosen, weißseidenen Strümpfen und beschnallten Schuhen. In seiner Hand prangte der bekannte Braunlackierte, neben ihm verwellte die Hauseule im zeisiggrünen Kleid mit großen Pelerinkragen. Ihre Keul war nicht zur Attacke ausgestreckt, sondern waren eben damit beschäftigt, aus einer Handvoll kleiner Geldmünzen die falschen und ungangbaren herauszusuchen, um sie, wie es gewöhnlich geschah, nach dem Gottesdienst in die Armenbüchse zu schieben. »Hans«, hub endlich der Apotheker an, »heute ist der Geburtstag deiner nachsichtsvollen Prinzipalin, meiner lieben Frau, und deshalb besuchen wir heute gemeinschaftlich den Gottesdienst.« »Und hier«, nahm die Hausherrin das Wort, »hier ist Arbeit für dich, die du während unserer Abwesenheit verrichten kannst.« Ein Schupf unter die kurzen Rippen zeigte ihm den Weg zum Feuerherd, wo ein Spanferkel ganz allerliebst am Spieße stak und schon einen angenehmen Duft um sich her verbreitete. »Hier, Bursch, ist das, was du vollbringen sollst. Du drehst in einem Fort den Spieß, gießest öfters Brühe nach und schürst die Kohlen. Gib Acht, dass nichts verbrennt, oder ich rupfe dir die Ohren rot und blutig.« »Und auch ich tu dann das meinige, Schlingel«, rief der Herr, indem er den Stock über Hansens Kopfen pfeifen ließ, »ich brate dich gleich jener Sau am Spieß, verstanden, he?« Unter solchen Drohungen verließ das fromme Paar das Haus. Nachdem das Schloss zweimal geknarrt und der Schlüssel den Rückzug genommen hatte, wurde es unserem armen Bratenwender wieder wohler ums Herz. Die lieblichen Düfte, die gleich himmlischen Weihrauch seinen Geruchssinn bezauberten, machten endlich seinen Gaumen derart lüstern, dass seine Unterkiefer wieder in das unwillkürliche Kauen gerieten. Immer brauner und saftiger wurde das Säulein, und hunderttausend kleine Fettbläschen, gleich echten Perlen, hüpften und tanzten jubelnd, sich vereinigend und zerplatzend wiedergebärend, auf der glatten Fläche umher. Es knisterte und knasterte und spritzte und zischte, als wälze sich eine kleine Welt voll Leben am Spießdorn um und um. Und der arme Hans, da saß er nun und drehte die Spindel und löffelte und tunkte und schürte, und wie ein fein, angerauchter Meerschaumkopf, so braun, so glänzend und glatt war die Haut zur Kruste geschmort, und da saß er da, den Mund voll Wasser und das stiere Auge fest auf das bratende Ferkelchen gerichtet. »Hat doch jeder Koch, jede Köchin das Recht, die von ihnen bereitete Speise zu versuchen«, hob er für sich sprechend an. »Warum soll nicht auch ich ein kleines Bröbchen kosten? Das Krüstchen da am hintern Schinken, was ohnehin zu hoch hervorsteht, wäre wohl nicht übel. Die Stelle wird schon wieder braun und glatt.« Gesagt, getan, und fort war das Krüstchen in Hansens bodenlosen Schlund. Es wäre ein frivoles Unternehmen, den Effekt zu beschreiben, den dieser Leckerbissen in Hansens Gaumen verursacht hatte. Er saß da mit funkelnden Augen und schnalzender Zunge, und aus seinen Mundwinkeln triefte Fett im glänzend langsamen Zuge. Wer A gesagt, der sagt auch B, C, D, dann hintendrein. Auch unserm in Wollust und Wonne aufgelösten Hans erging es nicht besser. Mit dem Genuss des ersten Stückchens hatte der Satan ihn schon beim Wickel gefasst und flüsterte ihm beruhigend zu: »Friss nur, du armer Schelm, du hast ja sonst nichts auf der Welt als deine Wassersuppe mit verdorbenem Brot und einen ewig blauen Rücken, hast ja auch gar keine freudige Stunde, drum nur noch dreist ein Krüstchen abgelöst, es wird ja ganz gewiss schon wieder braun, sei deshalb ohne Sorgen, niemand merket den Raub.« und Hans, der arme Hans, ging in die Falle. Der zweite Angriff war noch viel besser und die folgenden zum Entzücken gut. Fort war endlich die ganze Kruste. »Sie wird schon wieder braun, du Narr. Sie färbt sich schon, nur immer zu«, so klang's in seinen Ohren. Der Hauptbissen oder der Knalleffekt des ganzen Mahles waren die Öhrlein der Sau. Diese knabberte Hansens Gebiss mit einer Behaglichkeit zusammen, dass er alles rings um sich vergaß. Er lebte in einem Wonnetaumel, der seinen Geist gleichsam wie zwischen Schlafen und Wachen gefesselt hielt. Die lüsternsten Fressvisionen tanzten unablässig vor seinen Sinnen, bald war es ihm, als befinde er sich unter den Gästen der Hochzeit zu Kanaan und verschlinge eben eine ganze Pastete von gehackten Kapaunen, während der Oberkoch im rot galonierten Scharlachfrack mit Beihilfe von noch 14 Unterköchen damit beschäftigt war, eine ungeheure Schüssel gerade vor ihm auf den Tisch zu platzieren, worauf sich ein ganzer gebratener Ochse in aufrechter Stellung befand, und ihm sei die Aufgabe gestellt, diesen Koloss bis auf das nackte Bein zu verzehren. Einmal kam es ihm sogar vor, als sei er eine von den 7 mageren ägyptischen Kühen und habe Reis ausgenommen und befinde sich eben jetzt in einer üppigen Kornquader, wo er nach Herzenslust seinen grässlichen Hunger stille. Unter solchen Träumereien war endlich das ganze Schweinchen aufgezehrt. Da ließ Hans noch einmal seinen trunkenen Blick vom Kopf bis zum Steiß hinüberstreifen, ob nicht irgendwo ein Stückchen unbeachtet geblieben sei. Doch, o weh, diese Forschung warf ihn gleich einem zerschmetternden Blitz in die Wirklichkeit zurück, denn er gewahrte das noch unbeachtet gebliebene, stockgerade herausstehende braunglänzende Schwänzchen, das ganz getreu, nur im verkleinerten Maßstab, so aussah wie der braunlackierte Imperativ seines Herrn. Die Kapaunpastete, der ganze gebratene Ochse und die üppige Kornquader waren verschwunden. Und jetzt sah er erst das hässliche Gerippe der abgenagten Sau vor sich. Und es grinste ihn an, als wolle es sagen, »Jetzt, Freund, jetzt kommst du an meiner Stelle an den Spießdorn.« Das war dem armen Hans zu viel. Nun stand es fest und unabwendbar vor seiner Fantasie, dass der Apotheker ihn zuerst halb totschlagen und dann am Spieß braten werde. »Nein, diese Marter ist zu groß. Sterben musst du nun doch einmal. Nun, so sei es denn in Gottes Namen, ich will mir lieber selbst einen plötzlichen Tod bereiten. Ich will Gift nehmen.« Und Hans holt die 2 großen gläsernen Flaschen herunter, setzt sich bequem hin und stopft und würgt die delikaten Früchte hinunter. »O köstliches Gift! Schade, dass du tötest«, ruft er aus und sinkt ermattet am Herd nieder. Hier erwartet er den Tod, der aber durchaus nicht erfolgen will. Da knarrt die Haustüre und gleich einer Salzsäule mit erhobenem Stocke, weit aufgerissenen Augen und offenem Mund steht der Apotheker da. Er glaubt zu träumen. Da fällt sein Blick auf Hans. Dieser lächelt ihm noch sterbend zu und mit einer Wut fährt er diesem nach der Gurgel, um ihn apfelweich durchzubläuen. Da lallt Hans mit schwacher Stimme, »Lass'ns, Herr, lass'ns! Ich bin gleich tot, lass'ns nur, ich habe mich vergiftet!« Da fährt der Apotheker entsetzt zurück. »Was, vergiftet? Vergiftet? Womit? Mit was denn?« »Herr, die delikaten Sublimatfrüchte, beide Gläser, Herr, beide Gläser leer, Herr!« »Das soll dich ja der Teufel holen, du verfluchter Halunke! Auch noch meine herrlichen Früchte hast du verschlungen!« Und Hieb auf Hieb fiel auf Hansens Rücken, bis er, trotz dem besten Roastbeef, weich geplutzt war. »O, ich Tor«, jammerte der Apotheker. »Ich glaubte, meine Früchte zu retten, als ich eine Giftetikette draufklebte, und doch sind sie mir durch diese gefräßige Bestie verzehrt worden.« Wenige Minuten nachher sehen wir unseren vergifteten Hans mit einem tüchtigen Gerbemittel im Leib und einem wohlapplizierten Tritt zur Haustüre des Apothekers hinausfliegen. Ende von »Die misslungene Vergiftung«.